Seien die Notrufsäulen ausgefallen. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. McGownys Wunder von Margaret Miller. Funkbearbeitung Corinne Frottier. Als ich ihn endlich fand, war es reiner Zufall. Er wartete auf ein Cable Car in der Powell Street. Ein kleiner, würdevoller Mann um die 60, in einem schwarzen Überzieher und mit einem grauen Filzhut. Er stand abseits von der Menge. Zurückhaltend, aber freundlich. Die Hände unter der Brust gefaltet, einem Pfarrer gleich, der im Begriff ist, eine Gruppe Heiden zu segnen. Guten Abend. Wie nett von Ihnen, einen Fremden so freundlich zu grüßen. Einen Moment lang glaubte ich fast, dass ich mich geirrt hatte. Es gibt nachgewiesenermaßen viele Fälle mit perfekten Doppelgängern. Und was noch mehr zählte, ich hatte McGowney seit Anfang Juli nicht mehr gesehen. Doch ein bedeutsames Merkmal konnte McGowney nicht verbergen. Seine Stimme hatte immer noch den Ton wie in der Leichenhalle. Nachdem ich ihn angesprochen hatte, tippte er an seinen Hut und begann rasch die Powell Street hochzugehen, hinauf zum Hügel. Wie zwei gebrochene Flügel umflatterten die Schöße seines Überziehers seine mageren Beine. Ich weiß nicht, warum Sie mir folgen, junger Mann. Aber weshalb fragen Sie mich nicht, McGowney? Ich bin Eric Meacham, Mrs. Keatings Anwalt. Wir sind uns bereits begegnet. Ich bin sehr vielen Menschen begegnet. An manche erinnere ich mich, an manche nicht. Oh, ich bin sicher, Sie erinnern sich an Mrs. Keating. Sie haben im vergangenen Juli Ihre Beerdigung vorgenommen. Selbstverständlich, selbstverständlich. Eine bedeutende Lady, eine sehr bedeutende Lady. Ihr Hinscheiden betrübte die Herzen all jener, die das Privileg genossen, sie gekannt zu haben, die Süße ihres Lächelns kostete. Oh, lassen Sie das, McGowney. Wir sind hier nicht auf Mrs. Keatings Beerdigung. Außerdem, und das wissen Sie sehr gut, war sie ein spitzzüngiger Drachen. Ohne jeglichen Freund auf dieser Welt. Sie sind weit weg von zu Hause, McGowney. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Sie haben Arbuthnot sehr plötzlich verlassen. Ich hatte seit 20 Jahren geplant, wegzugehen. Es war Sommer, aber ich konnte nur an den kommenden Winter denken und dass alles sterben würde. Ich hatte genug vom Tod. Mrs. Keating war Ihre letzte Kundin? Ja. Ihr Sarg wurde letzte Woche exhumiert. Hey, McGowney, bleiben Sie hier. Sie können nicht davonlaufen, McGowney. Die Exhumierung kann doch keine große Überraschung für Sie sein. Sie haben mir doch den anonymen Brief geschrieben und es mir vorgeschlagen. Er war an Berkeley aufgegeben. Deshalb bin ich hier. Ich habe Ihnen keinen Brief geschrieben. Oh, die Information, die er enthielt, konnte nur von Ihnen stammen. Nein, es gibt noch jemanden, der genauso viel darüber weiß wie ich. Ach, wer? Meine Frau. Ihre Frau? Sie haben wieder geheiratet, McGowney? Ja. Wann? Vor 6 Monaten. Gleich nachdem Sie Arbuthnot verlassen hatten? Sie haben mit dem Start zu einem neuen Leben nicht lange gezögert. Ich konnte es mir nicht leisten. Ich bin nicht mehr jung. Haben Sie eine ansässige Frau geheiratet? Ja. Sie arbeiten nicht? Nein. Es sollte für einen Mann mit Ihren Erfahrungen doch nicht schwer sein, einen Job auf diesem speziellen Gebiet zu bekommen. Ich suche keine solche Stellung. Leichenbestatter ist aber das Einzige, was Sie gelernt haben, McGonagall. Ja, aber ich glaube nicht mehr an den Tod. Ja, kommen Sie, McGonagall. Ich fahre Sie nach Hause. Mein Wagen steht hier in der Garage von Canterbury. Es ist aber weit. Etwa eine halbe Stunde von hier. Oh, ich weiß. Linden Avenue 32. Herr Hostnick, bitte zum Empfang. Können Sie bitte veranlassen, dass mein Wagen aus der Garage geholt wird? Selbstverständlich, Mr. Mitchum. Wenn Sie bitte einen Augenblick Platz nehmen würden. Setzen Sie sich, McGarney. Es muss sehr schwierig gewesen sein. Was, bitte? Die Exhumierung. Der Boden wird im Winter so hart dort im Osten. Ich nehme an, Sie sind nicht zugegen gewesen, Mr. Mitchum. Aber selbstverständlich bin ich dabei gewesen. Du meine Güte, das ist kein Ort für einen Nichtfachmann. Ich würde sagen, ein Friedhof ist für niemanden ein angenehmer Ort. Sie wissen, was wir gefunden haben? Natürlich. Ich habe die Beerdigung ja selbst abgehalten. Verfaulte Zeitungen. Steine mit einer Schimmelschicht. McGowney, übernehmen Sie die alleinige Verantwortung, einen leeren Sarg beigesetzt zu haben? Nicht die alleinige, nein. Der Brief kam nämlich gerade rechtzeitig, um die rechtswirksame Testamentseröffnung zu verhindern. Durch das Nichtvorhandensein von Mrs. Keatings Leichnam, so heißt es in dem Brief, gäbe es keinen Beweis für ihren Tod. Das Testament müsse daher als rechtsungültig erklärt werden. Ich sagte Ihnen schon, ich habe diesen Brief nicht geschrieben. McGowney, wer steckt mit Ihnen unter einer Decke? Entschuldigen Sie bitte, Mr. Mitchum, Ihr Wagen ist vorgefahren. Sie denken, ich bin verrückt, stimmt's, Mr. Mitchum? Naja, ich gebe nicht vor, vollkommen normal zu sein. Tun Sie das? Ja, ich würde sagen, ich versuche es. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie hätten ein anormales Erlebnis gehabt. Wie Sie? Wie ich. Es war ein Schock. Ein großer Schock. Obgleich ich immer das Gefühl hatte, dass es eines Tages passieren würde. Ich habe jedes Mal, wenn ich einen neuen Kunden hatte, darauf gelauert. Es ging mir nie aus dem Sinn. Sie könnten sogar sagen, ich habe es herbeigewünscht. Was? Was haben Sie gewünscht, McGowney? Dass sie lebt. Sie glauben mir nicht. Ich bin Anwalt, ich gehe mit Fakten um. Ein Faktum ist das, was passiert, stimmt's? Ja, in etwa. Nun? Und es ist passiert. Was ist passiert? Sie lebt. Oh, Sie meinen, Mrs. Keating ist wieder zum Leben erwacht? Ja. Allein durch Ihre Willenskraft? Ich habe ihr Adrenalin und Sauerstoff gegeben. Oh, haben Sie das vorher schon mal gemacht? Ja, viele Male. Ist so etwas üblich unter den Angehörigen Ihres Berufes? Für mich war es üblich. Ich habe es mir immer gewünscht, Arzt zu sein. Während des Krieges war ich in der Sanitätsgruppe und habe mir hier und da ein paar Kenntnisse angeeignet. Aha, genügend, um Wunder vollbringen zu können. Es war nicht mein Wissen, das sie zum Leben zurückgerufen hat. Es war mein Wille. Sie hatte den Willen zu leben verloren, aber ich hatte genug für uns beide. Begreifen Sie jetzt, Mr. Mitchum. Sie hatte jegliches Verlangen verloren. Und ich sah, was mit ihr geschah. Wir haben nie miteinander gesprochen. Ich bezweifle, dass sie überhaupt meinen Namen kannte. Aber jahrelang habe ich sie beobachtet, wenn sie auf ihrem Morgenspaziergang an meinem Büro vorbeikam. Und ich sah die Veränderung, die mit ihr vorging. Den stumpfen Blick in ihren Augen und die Art, wie sie sich bewegte. Ich wusste, dass sie sterben würde. Eines Tages, als sie vorbeikam, ging ich hinaus zu ihr, um es ihr zu sagen. Um sie zu warnen. Carrie! Carrie! Komm! Guten Morgen, Mrs. Keating. Ich... Aber, Mrs. Keating, verzeihen Sie, ich wollte Sie doch nicht... Ja, ich kann mich daran erinnern. An diesem Abend war ich bei ihr zum Dinner eingeladen. Sie erzählte mir, dass sie am Morgen von Ihnen Dass Sie... Hören Sie, McCauney, Sie sagte, dieser merkwürdige kleine Mann hat mich heute zu Tode erschreckt. Zu Tode erschreckt. Also, damit hätten Sie glatt für Ihren Laden werben können. Lachen Sie nicht, Mr. Meacham. Sie wissen ebenso gut wie ich, dass ich recht hatte. Kurze Zeit später starb Mrs. Keating. Sie wurde zu mir in die Firma gebracht, wo ich sie für die Aufbahrung herrichten sollte. Ich war mit ihr alleine in dem kleinen Labor hinter dem Verkaufsraum, wo ich die Särge zur Ansicht aufgestellt hatte. Da habe ich es wieder einmal versucht. Mrs. Keating. Mrs. Keating. Sie leben. Oh Gott. Ein Wunder ist soeben passiert. Ach, lassen Sie mich in Frieden. Ich bin müde. Aber Sie leben, Mrs. Keating. Sie leben. Ach, Sie aufdringlicher kleiner Mann. Was haben Sie getan? Mrs. Keating starb am 28. Juni dieses Jahres an einem Herzinfarkt. Der Totenschein wurde von Dr. Allen ausgestellt, der zufällig im Hause war, um Mary, Mrs. Keatings älterer Tochter, einen Krankenbesuch abzustatten. Das Ableben von Mrs. Keating umgibt nichts Geheimnisvolles oder Ungeklärtes. Erklären Sie mir also, McGowney, was diese merkwürdige Inszenierung um Mrs. Keatings Leichnam zu bedeuten hat. Aber ich sagte es Ihnen doch gerade. Ich habe sie zu neuem Leben erweckt. Es ist passiert. Mein Wunder ist geschehen. Am Leben. Wunder. Ein zweiter Paracelsus. Sie erwarten doch nicht im Ernst, McGowney, dass ich Ihnen diese Geschichte glaube. Aber ich... Bringen Sie mir ein Glas Wasser. Meine Kehle ist ausgetrocknet. Selbstverständlich, Mrs. Keating. Wie konnte ich nur so gedankenlos? Ein Glas oder Orangensaft. Möchten Sie vielleicht ein Glas Orangensaft, Mrs. Keating? Nun kommen Sie, McGowney. Selbst ein guter Brandy hätte den alten Drachen nicht mehr zum Leben erweckt. Wer hat Sie überhaupt um ein Wunder gebeten? Aber ich... Nun, Tatsache ist... Tatsache ist, Sie sind ein verdammt zudringlicher Mensch. Das ist die Tatsache. Ich würde sagen, Sie sind ein kleiner Gauner, McGowney. Sie wollen mich zum Narren halten. Was hatten Sie denn vor? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Dann fangen Sie am besten gleich damit an. Als erstes sollte ich wohl lieber den Doktor anrufen. Sie rufen überhaupt niemanden an. Aber Ihre Familie, sie wird doch wissen wollen, dass Sie... Sie werden es nicht erfahren. Keine Zeugen, keine Beweise. Niemand wird es erfahren, McGowney. Überhaupt niemand. Ist das klar? Ja. Seien Sie jetzt still und lassen Sie mich nachdenken. Als Leichenbestatter würde es Ihnen niemand übel nehmen, wenn Sie sich etwas merkwürdig benehmen, McGowney. Aber gleich zu behaupten, Sie hätten ein Wunder vollbracht... Meinen Sie nicht, dass Sie ein wenig dick auftragen? Ich nehme an, Sie erwarten, dass ich Ihnen dankbar bin. Dann müssen Sie verrückt sein. Sie sind ein bisschen verrückt. Nicht wahr, McGowney? Es gibt Leute, die das glauben. Ich stimme dem nicht zu. Sie würden dem nicht zustimmen? Kann ich mir nicht leisten, Mrs. Keating. Mr. McGowney? Sind Sie da drin? Ich warne Sie, McGowney. Treiben Sie es nicht zu weit. Mrs. Keating. Halten Sie sich an unsere Abmachung. Niemandem ein Wort. Mr. McGowney? Ja, Jim? Sie werden am Telefon verlangt. Ich kann jetzt nicht kommen, Jim. Nimm du die Nachricht entgegen. Sie möchte mit Ihnen persönlich sprechen. Es ist die Keating-Tochter. Geht um den Zeitpunkt und die Kosten der Beerdigung. Sag ihr, ich rufe später zurück. In Ordnung. Fehlt Ihnen auch nichts, Mr. McGowney. Entweder haben Sie den Verstand verloren, McGowney, oder Sie sind ein ausgekochter Betrüger. Aber nein, Mr. Meacham. Sie klingen ein wenig sonderbar. Mir geht's gut, Jim. Ausgezeichnet. Gut. Dachte, ich frag mal lieber. Mary verliert keine Zeit. Sie möchte mich sicher unter der Erde wissen, damit sie ihrem Elektriker heiraten kann. Nun, McGowney, Es ist klar, was Sie zu tun haben. Und das wäre? Mich da reinzulegen. Das ist doch höchst unlogisch, McGarney. Kein lebendiger Mensch würde den Wunsch äußern, bei lebendigem Leibe begraben zu werden. Selbst dann nicht, wenn er eine zweite Lebenschance erhält, die er gar nicht haben will. Es ist, wie ich es Ihnen sage, Mr. Meacham. Sie wollte, dass ich Sie beerdige. Mich oder einen angemessenen Ersatz? Das kann ich nicht machen, Mrs. Keating. Aber ungebetene Wunder, das können Sie vollbringen. Sie begreifen die Probleme nicht. Welche Probleme? Das sind erstens einmal Ihre Familie und Ihre Freunde. Sie werden sie im Sarg liegen sehen wollen. Ich will damit sagen, es ist Brauch, den Leichnam zur Schau zu stellen. Ja, ich erinnere mich. Sie waren mit einem Schreiben in mein Büro gekommen. Welches Datum haben wir heute? Den 29. Juni. Den 29. Das wäre also minus 21. Sagen wir Arbana, den 7. Juni 1954. Punkt. An alle, die es angeht, Komma, auch wenn es niemanden etwas angehen sollte, Komma, außer mich selbst. Doppelpunkt. Ich erteile diese Anordnungen, Komma, die Durchführung meiner Beerdigung betreffend, Komma, an Miss McGowney. Punkt. Ich beauftrage Mr. McGowney hiermit meinen Sarg augenblicklich zu schließen und darauf zu achten, dass er auch geschlossen bleibt, ungeachtet irgendwelcher rührseligen Bitten meiner Hinterbliebenen. Gezeichnet Eleanor Regina Keating. Ich gestehe, diesen Brief habe ich wirklich von Ihnen erhalten. Die Sache beginnt ziemlich aufregend zu werden. Nicht wahr, McGowney? Um die Wahrheit zu sagen, sie hat mir Appetit gemacht. Ich nehme nicht an, dass zu diesem Laden auch noch eine Küche gehört. Nein. Dann sollten Sie am besten etwas aus dem Drugstore an der Ecke holen. 2 Sandwiches mit Thunfisch und viel Kaffee. Der Lunch wird auf Ihre Kosten gehen müssen. Ich habe meine Handtasche vergessen. Geld. Das Geld. Was ist damit? Was wird mit Ihrem Geld passieren? Mrs. Keating hatte kurz vor ihrem Tode ein Testament gemacht. Aber Sie, wovon sollte sie denn leben? Vielleicht sollten Sie noch ein Wunder vollbringen, McGowney. Ich muss hier tanken. Vielleicht holen Sie uns etwas zu essen, McGowney. Und McGowney? Ja, Mr. Meacham. Versuchen Sie nicht abzuhauen. Sie würden nicht weit kommen. Super voll, bitte. Wunder. McGownys Wunder. Verrückter Kerl. Mein Gott, McGowney. Jetzt wäre er fast um das Auto gekommen. Wer soll denn dann meine Beerdigung vornehmen? Mr. McGowney! Mr. McGowney! Ist Ihnen etwas passiert? So antworten Sie doch, Mr. McGowney! Was ist denn los? Was schreist du hier so herum? Es ist nur... Ich dachte, ich hörte etwas in diesem Zimmer und da dachte ich... Was kannst du schon gehört haben? Da ist doch keiner drin. Aber ich habe es gehört, als ob etwas zerbrochen wäre. Und die Tür ist abgesperrt. Die habe ich selbst zugemacht. Da liegt eine Kundin drin. Du weißt ja, wie die Verwandten manchmal sind. Und da die Tochter vorhin angerufen... Ich habe mir nur etwas zu essen geholt. Hast du die Rechnung abgeschickt? Nein, Mr. McGowney. Dann bring sie jetzt weg und dann kannst du nach Hause gehen. Ich brauche dich heute nicht mehr. Ja, Mr. McGowney. Na, nun kommen Sie schon, McGowney. Wo bleiben Sie denn nur so lange? Steigen Sie endlich ein. Was haben Sie uns denn Gutes gebracht? Oh, Thunfisch-Sandwiches. McGowney, mögen Sie denn sowas? Na, geben Sie schon her. Der Hunger wird's verkraften. Mrs. Keating? Ich habe eins Ihrer Fläschchen umgestoßen. Hat einen Höllenlärm gemacht, was? Um Himmels Willen, Mrs. Keating, Sie haben ja das Fenster aufgemacht. Hier, Mrs. Keating, Ihre Thunfisch-Sandwiches. Wie Sie es gewünscht haben. Warum essen Sie nichts, McGowney? Nehmen Sie auch ein Sandwich. Nein, danke, Mr. Meacham. Ich habe keinen Hunger. Hatte ich Ihnen den Appetit verschlagen? Mr. McGowney, gefällt Ihnen Ihr Wunder nicht? Nicht mehr? Spotten Sie nur, Mrs. Keating. Aber glauben Sie mir, ich war wirklich davon überzeugt, dass sich durch mich etwas Wunderbares vollzieht. Sie sind ein Romantiker, McGowney. Sie hätten nicht anfangen sollen, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Wären Sie bei Ihren Leichen geblieben, es wäre anständiger gewesen. Was hätte ich denn tun sollen? Sie hatte mich da in eine furchtbare Situation gebracht. Das sagen Sie mir, McGowney. Sie können doch wirklich nicht von mir verlangen, dass ich einen leeren Sarg... Und ob ich das kann? Es ist wohl das Mindeste, was ich nach allem, was durch Ihr eigenmächtiges Eingreifen geschehen ist, von Ihnen erwarten kann. Den Gehilfen hatten Sie ja weggeschickt. Ich dachte, es wäre besser, solange Mrs. Keating noch im Laden war. Das war auch ganz richtig. Wir gehen jetzt beide nach vorne und Sie zeigen mir, welchen Sarg Mary ausgesucht hat. Mrs. Keating, warten Sie doch wenigstens, bis ich die Jalousien heruntergelassen habe. Es könnte Sie doch jemand sehen. Ich glaube, McGowney, Ihr Wunder sind Sie selbst. Ich hatte Mrs. Keatings Tochter überredet, das weiß-bronzene Luxusmodell zu nehmen. Das war nicht ganz einfach. Aber bei einer Lady wie Mrs. Keating habe ich gesagt, naja, das hat Mary auch eingesehen. Mrs. Keating und ich haben dann den Sarg mit Steinen und Zeitungspapier gefüllt. Sie sind ja mächtig angestrengt, McGowney. Solche Arbeiten gehören auch normalerweise nicht zu meinen Tätigkeiten als Leichenbestatter. Ich glaube, das wird eine sehr lustige Beerdigung. Mrs. Keating, Ihr neues Leben scheint Sie übermütig zu stimmen. Wäre es nicht das eigentlich Wunderbare an Ihrem Wunder, McGowney? So, und nun machen Sie schon den Deckel zu. Dann haben wir es hinter uns. Das haben Sie sich gut ausgedacht, McGowney. Wie meinen Sie das, Mr. Meacham? Nun, Sie lassen Mrs. Keatings Leichnam einfach verschwinden. Aber Mr. Meacham, ich sagte Ihnen doch, Sie wollte es so. Sie haben keine Zeugen, McGowney. Mr. Meacham, was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, McGowney, dass Sie sich durch Mrs. Keatings Wiedererweckung gewisse Vorteile versprachen. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen, Mr. Meacham. Ich habe von Mrs. Keating niemals Geld verlangt. Vorausgesetzt, sie lebt tatsächlich, wie Sie nach wie vor behaupten, nicht? Ja, zweifeln Sie denn immer noch daran, Mr. Meacham? Ich wünschte, ich hätte Mrs. Keating vor 6 Monaten nicht versprochen, keinem etwas von ihrem zweiten Leben zu erzählen. McGowney Beerdigungen? Ja, hier ist Mary Keating. Guten Tag, Miss Keating. Guten Tag, Mr. McGowney. Mr. McGowney, ich habe eben mit meiner Schwester Joan nochmal über die Beerdigung unserer Mutter gesprochen. Und wie soll ich sagen, also in Anbetracht dessen, dass meine Mutter immer sehr sparsam war. Oh mein Gott. Was meinen Sie? Nichts. Sie meinten... Ja, Joan und ich, wir meinen, dass Mutter bestimmt nicht einverstanden gewesen wäre, in einem so prunkvollen Sarg zu liegen. Aber Miss Keating... Nein, nein, Mr. McGowney, glauben Sie mir. Mutter könnte niemals entspannt in so einem teuren Sarg liegen und schließlich kann man die letzte Ruhe einer Toten nicht so belasten. Miss Keating, ich glaube nicht, dass... Unterbrechen Sie mich nicht ständig, Mr. McGowney. Jedenfalls sind Joan und ich zu der Überzeugung gekommen, dass der schlichte Graue viel passender wäre. Aber das hätten Sie mich früher wissen lassen sollen. Wir haben uns soeben vor einer Sekunde entschieden. Es ist zu spät, jetzt noch eine Änderung vorzunehmen. Ich sehe nicht ein, warum. Es gibt da gewisse technische Einzelheiten. Ich muss schon sagen, Mr. McGowney, wenn Sie nicht bereit sind, sich ein bisschen anzustrengen, dann sollten wir vielleicht unseren Auftrag einem anderen Unternehmen übergeben. Nein, das können Sie nicht tun. Na, wieso? Ich meine, es wäre nicht anständig. Dies ist ein freies Land, Mr. McGowney. Warten Sie einen Augenblick. Was ist, wenn ich Ihnen einen Sonderpreis für den Weißbronzenen mache? Wie viel? Sagen wir 25%. Ja, das ist aber immer noch ziemlich viel Geld. 35. Na, das hört sich schon besser an. Auf Wiedersehen, Mr. McGowney. Ach ja, wegen des Termins bleibt alles wie besprochen. Das war Mary, nicht wahr? Nein, nein, sie war es nicht. Doch, sie war es, McGowney. Ich habe jedes Wort mitgehört. Na schön, sie war es. Sie hätten nicht lauschen sollen. Oh, ich bin nicht überrascht oder verletzt. Sie brauchen mich nicht zu bemitleiden. Sie sind immer sehr unglücklich gewesen, McGowney, nicht wahr? Warum fragen Sie das, Mr. Meacham? Sie wollten eigentlich gar nicht Leichenbestatter werden. Ach, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Sie spielen auf diese Geschichte an, die sich alle in Abernay über mich erzählen, dass ich von Mr. Smith, meinem Vorgänger, in die Lehre genommen wurde, weil ich vor 20 Jahren die Beerdigung meiner Frau und meiner einzigen Tochter nicht bezahlen konnte. Oh, ich wollte Sie nicht kränken, McGowney. Och, das können Sie gar nicht, Mr. Meacham. Das ist so lange her. Und dann hat sich doch alles jetzt sehr verändert in meinem Leben. Sie meinen durch Ihr Wunder? Ja, Mr. Meacham, durch mein Wunder. Wollen Sie noch mehr Menschen wieder zum Leben erwecken? Wenn nun Mrs. Keating tatsächlich noch am Leben ist, wie Sie behaupten, wo ist sie dann, McGowney? Ich meine, welchen Grund hätte sie, spurlos unterzutauchen? Sie wollte frei sein. Keiner sollte ihr mehr Vorschriften machen können. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt. Und wissen Sie warum, McGowney? Nein, Mrs. Keating. Weil ich nicht nach Hause zu gehen brauche. Ich bin frei wie ein Vogel. Ich muss doch nicht nach Hause gehen, McGowney, oder? Ich glaube nicht. Sie werden es wirklich nie jemandem erzählen? Nie, Mrs. Keating. Mrs. Keating war auch ein sehr unglücklicher Mensch. War es das, was bei Ihnen diese Sympathie hervorgerufen hat, McGowney? Es steht mir nicht zu, über Mrs. Keatings Vergangenheit irgendein Urteil abzugeben. Ich weiß nur, dass sie anfing, in ihrem neuen Leben auch neue Chancen zu entdecken. Sie begriff, dass sich ihr plötzlich ungeahnte Möglichkeiten eröffneten. Sehen Sie, Mr. Meacham, dass ich das miterleben durfte, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Sie sind ein guter Mensch, McGowney. Ich habe auch nie etwas anderes angenommen. Das mit dem Sarg haben Sie gut gemacht. Es wäre schrecklich gewesen, all diese schweren Steine in einen anderen Sarg packen zu müssen. Aber warum sollte Ihre Frau ein Interesse gehabt haben, die wahren Umstände, um Mrs. Keatings Verschwinden aufzudecken? Ich meine, alle Beteiligten waren anscheinend glücklich und zufrieden mit den Ereignissen. Sie war der Meinung, dass uns nichts anderes übrig blieb. Das verstehe ich nicht. Wir haben gewartet, bis es dunkel wurde. Ich sagte, dass es meiner Meinung nach besser wäre, wenn ich sie woanders hinbrächte. Sie konnte ja nicht ewig im Laden bleiben. Ein Leichenbestattungsinstitut ist kein dezenter Ort für eine Wiedererweckte. Schon gar nicht, wenn es sich um eine Lady wie Mrs. Keating handelt. Außerdem war es ihr eigener Wunsch gewesen, von niemandem gesehen zu werden. Ich sagte ihr also, sie solle auf mich warten und holte den Wagen aus der Garage hinter dem Haus. Wohin fahren wir? Ich dachte, ich fahre Sie nach Detroit. Von da aus können Sie einen Bus oder einen Zug nehmen. Wohin? Irgendwohin. Sie sind frei wie ein Vogel. Und jetzt verkriechen Sie sich lieber auf dem Rücksitz, bis wir aus der Stadt sind. McGonagall? Ja, Mrs. Keating? Ich habe mich freier gefühlt, als ich in Ihrem kleinen Labor eingesperrt war. Sie haben jetzt ein bisschen Angst, das ist alles. Freiheit ist eine mächtig große Sache. Ich glaube, Sie können jetzt nach vorne kommen, Mrs. Keating. Nehmen Sie die Decke, ja, da auf dem Rücksitz. Es ist ein wenig kühl geworden. Es gibt wundervolle Orte, die man sich anschauen kann. Ja? Kalifornien. Das ist die Gegend, die ich mir aussuchen würde. Das ganze Jahr über Blumen. Sie verblühen nie. Wollen Sie damit sagen, McGowney, Mrs. Keating ist irgendwo hier? Was sollte sie denn Mutter sehen, allein ohne Vermögen in Kalifornien? Das habe ich ihr auch gesagt. Ich erzählte ihr, ich hätte im Laufe der Jahre eine kleinere Summe gespart und dass ich mir immer gewünscht hätte, mich in Kalifornien zur Ruhe zu setzen. Was hindert Sie daran, McGowney? Ich ertrage die Vorstellung, nicht dort draußen irgendwo allein zu sein. Ohne Freunde oder Familie. Sind Sie je in Kalifornien gewesen, Mrs. Keating? Ich habe ein paar Sommer in San Francisco verbracht. Hat es Ihnen gefallen? Sehr. Mir würde es auch gefallen, da bin ich sicher. Doch allein zu sein, das würde mir nicht gefallen. Ist Ihnen auch warm genug? Ja, danke. Die Vögel, also so wie ich das sehe, haben die Vögel gar kein so schönes Leben. Nein? All diese Freiheit, ohne zu wissen, was sie damit anfangen sollen, außer herumzufliegen. Ein solches Leben könnte doch einer reifen Frau wie Ihnen nicht gefallen. Wie kommen Sie darauf, Mr. McGowney? Verstehen Sie mich nicht falsch, Mrs. Keating. Was ich sagen will... Ich weiß, was Sie sagen wollen, Mr. McGowney. Sie wissen es? Natürlich. Es ist... Naja, es kommt sehr unerwartet, nicht wahr? Für mich nicht. Aber ich habe bis vor einer halben Stunde nie zuvor daran gedacht. Ich schon. Frauen sind in diesen Dingen vorausschauende. Das ist kein sehr romantischer Antrag gewesen. Ich sollte noch irgendetwas Gefühlvolles sagen. Ich glaube, ich liebe Sie, Mrs. Keating. Sie müssen das nicht sagen. Ich bin kein törichtes junges Mädchen, das auf schöne Worte reinfällt. In meinem Alter erwarte ich keine Liebe. Ich möchte sie gar nicht. Aber Sie werden geliebt. Ich glaube es nicht. Sie werden es schließlich glauben. Ist das wieder eines Ihrer Wunder, McGowney? Es ist das Entscheidende. Sie wollen mir doch nicht etwa klarmachen, dass Sie, Mrs. Keating, einen Antrag gemacht haben, McGowney? Warum denn nicht? Was ist da so unglaublich dran? Sie sind wirklich ein verrückter Kerl, Mr. McGowney. Wir sind da, Mrs. Keating. Wo? Im Salesman Inn. Das ist ein ganz gutes Hotel. Ich dachte mir, Sie bleiben hier, bis ich in Abana alles erledigt habe. Kommen Sie dann wieder? Aber ja, Mrs. Keating. Wir wollen doch zusammen nach San Francisco fahren. Aber das ist doch völlig unmöglich. Das würde ja bedeuten, dass Mrs. Keating und Sie... Ich fuhr zurück nach Abana. Dort habe ich zuerst Ihre Beerdigung abgehalten. Dann habe ich einen Käufer für meinen Laden gesucht. Das war natürlich nicht so leicht, weil ich in Eile war. Deshalb habe ich bei dem Verkauf kein sehr gutes Geschäft gemacht, aber ich wollte so schnell wie möglich zurück nach Detroit. 2 Wochen später waren wir unterwegs nach San Francisco. In der Nähe von Chicago wurden wir von einem Friedensrichter getraut. Ich glaube, Bradley war sein Name. Sie haben sie also tatsächlich geheiratet? Sie sagten mir, Ihre Frau wäre eine Ansässige gewesen. Aber ja, aus Abana, wie ich. Hören Sie, McGowney, Sie wollen mir ernsthaft einreden, Mrs. Keating wäre jetzt Mrs. Eleanor McGowney? Ja, genau das. Oh, das ist ja... Und Sie behaupten außerdem, Mrs. Keating... Ich meine, Ihre Frau hätte diesen Brief an mich adressiert? Sie selbst hatte sich doch von Ihnen das Versprechen geben lassen, niemals irgendjemandem etwas davon zu erzählen. Welchen Grund sollte sie also haben, das Geheimnis selber preiszugeben? Geld. Wie bitte? Das Geld. Mit dem Erlös aus dem Verkauf meines Geschäftes haben wir hier in einem Vorort ein Häuschen gekauft. Der Rest reichte nicht mehr für sehr lange. Ich versuchte, Arbeit zu finden. Aber nicht als Leichenbestatter. Ich sagte Ihnen ja schon, ich glaube nicht mehr an den Tod. Ah ja. Und was haben Sie dann gemacht? Ach, was sich gerade anbot. Schuhe verkauft zum Beispiel. Aber irgendwann konnte ich es vor ihr nicht mehr verbergen. Sie hat gemerkt, dass wir immer knapper haushalten mussten. Warum hast du mir nicht gesagt, wie dringend wir Geld brauchen? Wir kommen zurecht. Ich kann einen anderen Job bekommen. Und was willst du tun? Was ich immer getan habe. Du möchtest nicht wieder Leichenbestatter werden? Es macht mir nichts aus. Du hast den Beruf immer gehasst. Ich sag dir doch, es macht mir nichts aus. Eleanor, was hast du vor? Ich schreibe einen Brief. Eleanor, mach nicht irgendetwas Drastisches. Wir haben sehr viel Glück zusammen erfahren. Es konnte nicht ewig währen. Sei nicht unbescheiden. Du... Willst jemanden wissen lassen, dass du noch am Leben bist? Nein, das könnte ich nicht ertragen. Noch nicht. Ich habe nur vor, sie wissen zu lassen, dass ich nicht tot bin, damit sie meinen Besitz nicht unter sich aufteilen können. Aber warum? Als mein Mann hast du ein Anrecht auf einen Anteil davon. Falls mir etwas zustoßen sollte. Dir wird niemals etwas zustoßen. Wir sind uns darin einig gewesen, nicht wahr? Ja, McGowney. Wir sind uns darin einig gewesen. Wir glauben nicht mehr an den Tod. Ich werde diesen Brief an Mitchell, meinen Anwalt, schicken. Eleanor, bitte tu das nicht. Wir brauchen das Geld nicht. Ich will es nicht haben. Sei still, McGowney. Sie hat den Brief noch am selben Tag abgeschickt. Um meinetwillen. Den Rest kennen Sie, Mr. Meacham. Nicht ganz. Was wollen Sie denn noch wissen? Das Ende Ihrer Geschichte. Das Ende. Ich glaube nicht an das Ende. Warten Sie, wir müssen hier links abbiegen. Und in die nächste rechts, Nummer 32. Kommen Sie, McGowney. Wie? Ach ja, schon gut, ich komme. Es brennt kein Licht. Eleanor muss einkaufen sein. Oder drüben bei den Nachbarn. Oh mein Gott. McGowney, Ihre Frau... Sie wird im Sessel eingeschlafen sein. Eleanor. Ich hole einen Arzt. Nein, nein. Ist sie tot? Eleanor, meine Liebe, du musst aufwachen. Wir haben Besuch. McGowney, um Gottes Willen... Ich denke, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen, Mr. Meacham. Ich habe zu arbeiten. McGownys Wunder von Margaret Miller. Funkbearbeitung Corinne Frottier. Es sprachen Meacham Uwe Friedrichsen, McGowney Manfred Steffen, Mrs. Keating Rose René Roth, Mary Angelika Thomas, Jim Dominik Horwitz, Portier Joachim Baumert. Ton Dietmar Fuchs und Astrid Weiß. Regieassistenz Waltraud Heise. Regie Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1988. Heute in einer Woche senden wir einen neuen Krimi von Bodo Traber, dessen Hörspiele nichts für schwache Nerven sind. Seine Geschichte ist im Winter 1915-16 angesiedelt. Berlin leidet unter den Folgen des Krieges, der in ganz Europa tobt. Zudem geht ein Serienmörder um, der es auf Frauen eines bestimmten Gewerbes abgesehen hat. Bisher gab es 5 Opfer, die diese Bestie aufgeschlitzt hat. Was das Ermittlertrio, der Journalist Ritter, die Polizistin Fähnlein und Kommissar Nemhoff, nach und nach aufdeckt, übersteigt jegliche Vorstellungskraft. Das Ding im Nebel von Bodo Traber. Am 11. April, wie immer um 0.05 Uhr. Thank you.